Ich nehme an, Sie haben die Neuigkeiten gehört, Basil, sagte Lord Henry an jenem Abend, als Hallward in ein kleines Privatzimmer in Bristol geführt wurde, wo für drei Personen der Tisch gedeckt war. Nein, Harry, antwortete der Künstler, während er dem sich verbeugenden Kellner Hut und Mantel gab. Was gibt es? Hoffentlich nichts Politisches. Politik interessiert mich nicht. Kaum ein einziger im Unterhaus ist es wert, gemalt zu werden. Wenn auch vielen ein wenig Tünche gut täte. Dorian hat sich verlobt. Mit wem? Mit irgendeiner kleinen Schauspielerin. Ich kann es nicht glauben. Dorian ist viel zu sensibel. Dorian ist viel zu klug, um nicht hin und wieder törichte Dinge zu tun, mein lieber Basil. Also heiraten ist schwerlich eine Sache, die man hin und wieder tun kann, Harry. Ich habe nicht gesagt, dass er geheiratet hat. Ich sagte, er hat sich verlobt. Ich hoffe, es ist ein gutes Mädchen, Harry. Ich möchte Dorian nicht an irgendein gemeines Geschöpf gebunden sehen, das sein Wesen herabziehen und seinen Geist verderben könnte. Oh, sie ist besser als gut. Sie ist schön. Lord Henry nippte an seinem Glas Wermut mit Pomeranzenbitter. Doch da ist Dorian. Er wird Ihnen mehr sagen, als ich vermag. Lieber Harry, lieber Basil, Sie müssen mich beide beglückwünschen. Während er seinen Abendumhang mit den seidengefütterten Flügeln abwarf, schüttelte er seinen Freunden abwechselnd die Hand. Noch nie bin ich so glücklich gewesen. Ich hoffe, Sie werden stets glücklich sein, Dorian. Aber ich verzeihe Ihnen nicht ganz, dass Sie mir Ihre Verlobung nicht mitgeteilt haben. Harry, haben Sie sie bekannt gegeben? Und ich verzeihe Ihnen nicht, dass Sie zum Essen zu spät gekommen sind, warf Lord Henry ein, wobei er dem jungen Mann die Hand auf die Schulter legte und lächelte. Kommen Sie, wir wollen uns setzen und probieren, wie der neue Koch hier ist. Und dann werden Sie uns erzählen, wie alles gekommen ist. Da gibt es wirklich nicht viel zu erzählen, rief Dorian, als sie in dem kleinen, runden Tisch Platz genommen hatten. Nachdem ich Sie gestern Abend verlassen hatte, Harry, zog ich mich um und ging um 8 Uhr ins Theater. Sibyl spielte die Rosalind. Sie hätten sie sehen sollen. Als sie in ihren Knabenkleidern auftrat, war sie ganz wundervoll. Niemals war sie mir köstlicher erschienen. Sie hatte all die zarte Anmut jenes Tanagra-Figürchens in ihrem Atelier, Basil. Nach der Vorstellung ging ich hinter die Bühne und sprach mit ihr. Als wir beisammen saßen, kam plötzlich ein Blick in ihre Augen, den ich nie zuvor wahrgenommen hatte. Meine Lippen näherten sich ihrem Mund. Wir küssten uns. Mir war, als hätte sich mein ganzes Leben auf diesen einen vollkommenen Gipfelpunkt roséfarbener Freude zusammengezogen. Ich habe recht getan, nicht wahr, Basil? Meine Liebe aus der Poesie zu holen und meine Frau in Shakespeares Stücken zu suchen. Ja, Dorian, ich glaube, Sie haben recht getan. Lord Henry nippte versonnen an seinem Champagner. In welchem besonderen Augenblick erwähnten Sie das Wort Heirat, Dorian? Und was gab sie zur Antwort? Vielleicht haben Sie das alles vergessen? Mein lieber Harry, ich habe es nicht als ein geschäftliches Unternehmen betrachtet und ihr keinen förmlichen Antrag gemacht. Ich sagte ihr, dass ich sie liebe. Und sie erwiderte, sie sei nicht wert, meine Frau zu werden. Nicht wert? Nun, die ganze Welt gilt mir nichts im Vergleich zu ihr. Frauen sind viel praktischer als wir. Nach meiner Theorie sind es stets die Frauen, die uns Heiratsanträge machen und nicht wir, die sie den Frauen machen. Ausgenommen natürlich im Leben der Mittelklasse. Aber die Mittelklassen sind schließlich nicht modern. Sie sind ganz unverbesserlich, Harry. Aber es macht mir nichts aus. Man kann ihnen unmöglich böse sein. Ich liebe Sibyl Vane. Ihr Vertrauen macht mich treu. Ihr Glaube macht mich gut. Wenn ich bei ihr bin, bereue ich alles, was Sie mich gelehrt haben. Ich werde ein anderer als der, den Sie kannten. Ich bin verwandelt. Und die bloße Berührung von Sibyls Hand lässt mich Sie und all Ihre falschen, bestrickenden, vergiftenden, köstlichen Theorien vergessen. Und die sind? Lord Henry nahm sich etwas Salat. Oh, Ihre Theorien über das Leben, Ihre Theorien über die Liebe, Ihre Theorien über den Genuss. Kein kultivierter Mensch bereut jemals einen Genuss. Und kein unkultivierter Mensch weiß, was Genuss ist. Ich weiß, was Genuss ist. Jemanden anbeten. Das ist sicherlich besser, als angebetet zu werden, antwortete er mit ein paar Früchten spielen. Sie sind schrecklich, Harry. Ich weiß gar nicht, warum ich Sie so gern habe. Sie werden mich immer gern haben, Dorian. Ich verkörpere für Sie alle Sünden, die zu begehen Sie nie den Mut hatten. Was für einen Unsinn Sie reden, Harry. Wir wollen gehen. Sie fahren mit mir, Dorian. Es tut mir leid, Basil, aber in meinem Room ist nur Platz für zwei. Sie müssen uns in einem Hansom folgen. Sie standen auf, zogen ihre Mäntel an und tranken den Kaffee im Stehen. Der Maler war schweigsam und mit seinen Gedanken beschäftigt. Schwermut lastete auf ihm. Diese Heirat war ihm unerträglich. Und doch erschien sie ihm besser als viele andere Dinge, die hätten geschehen können. Ein sonderbares Gefühl des Verlustes überkam ihn. Ihm war, als werde ihm Dorian Gray nie wieder all das sein, was er ihm in der Vergangenheit gewesen war. Das Leben hatte sich zwischen sie gedrängt. Aus irgendeinem Grunde war das Theater an diesem Abend überfüllt. Die Hitze war entsetzlich drückend. Die jungen Leute auf der Galerie hatten ihre Röcke und Westen ausgezogen und über die Brüstung gehängt. Sie unterhielten sich quer durch das Theater. Vom Buffet kam der laut knallende Korken. Solch ein Ort, seine Gottheit zu finden. Ja, hier habe ich sie gefunden und göttlich ist sie, über alles, was lebt. Beachten Sie ihn nicht, Dorian. Ich verstehe, was Sie meinen. Und ich glaube an dieses Mädchen. Wen Sie lieben, der muss wundervoll sein. Und ein Mädchen, das so wirkt, wie Sie es schildern, muss schön und edel sein. Die Götter haben Sibyl Vane für Sie erschaffen. Ohne sie wären Sie unvollkommen gewesen. Danke, Basil. Dorian Gray drückte ihm die Hand. Ich wusste, Sie würden mich verstehen. Harry ist so zynisch, er erschreckt mich. Aber da ist das Orchester. Es ist ganz fürchterlich, aber es dauert nur etwa 5 Minuten. Dann geht der Vorhang hoch. Und ihr werdet das Mädchen sehen, dem ich mein ganzes Leben schenken werde. Dem ich alles gegeben habe, was gut in mir ist. Eine Viertelstunde später trat unter einem ungewöhnlichen Beifallssturm Sibyl Vane auf die Bühne. Basil Hallward sprang auf und applaudierte. Reglos wie ein Träumender saß Dorian Gray und schaute sie an. Lord Henry sah durch sein Glas und murmelte: Bezaubernd, bezaubernd. Durch die Menge ungeschickter, schäbig gekleideter Schauspieler bewegte sich Sibyl Vane wie ein Geschöpf aus einer schöneren Welt. Sie sah hinreißend aus, als sie ins Mondlicht heraustrat. Das war nicht zu leugnen. Aber das Theatralische ihres Spiels war unerträglich und wurde immer ärger. Ihre Gebärden wurden lächerlich geziert. Sie überbetonte alles, was sie zu sagen hatte. Als sie sich über den Balkon neigte und zu den wundervollen Zeilen kam: Obwohl ich dein mich freue, freue ich mich nicht des Bundes dieser Nacht. Sprach sie die Worte, als enthielten sie für sie keinen Sinn. Es war keine Nervosität. Weit davon entfernt, nervös zu sein, war sie in der Tat völlig selbstbeherrscht. Es war einfach schlechte Kunst. Sie war ein vollständiger Versager. Als der zweite Akt vorbei war, brach ein Sturm von Pfeifen und Zischen los und Lord Henry stand von seinem Sitz auf und zog den Mantel an. Sie ist wunderschön, Dorian, aber sie kann nicht spielen. Wir wollen gehen. Mein lieber Dorian, ich würde meinen, Miss Vane ist krank. Wir werden ein andermal herkommen. Ich wünschte, sie wäre krank. Sie erscheint mir einfach gefühllos und kalt. Sie ist völlig verändert. Gestern Abend war sie eine große Künstlerin. Heute ist sie nur eine gewöhnliche, mittelmäßige Schauspielerin. Sprechen Sie nicht so über jemanden, den Sie lieben, Dorian. Liebe ist eine herrlichere Sache als die Kunst. Sie sind beide nur Formen der Nachahmung. Gehen Sie, Harry, ich möchte allein sein. Basil, Sie müssen gehen. Ach, seht ihr denn nicht, dass mir das Herz bricht? Lassen Sie uns gehen, Basil, sagte Lord Henry mit einer ungewöhnlichen Zärtlichkeit in der Stimme. Und so gingen die beiden jungen Männer zusammen hinaus. Dorian Gray ging wieder an seinen Platz. Sobald es aus war, stürzte Dorian Gray hinter die Kulissen in die Garderobe. Als er eintrat, sah sie ihn an, und ein Ausdruck unendlicher Freude legte sich über sie. Wie schlecht ich heute Abend gespielt habe, Dorian. Grausig. Es war schrecklich. Bist du krank? Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich gelitten habe. Dorian, du hättest es verstehen müssen. Aber jetzt verstehst du es, nicht wahr? Was verstehen? Warum ich heute Abend so schlecht war. Warum ich jetzt immer schlecht sein werde. Warum ich nie wieder gut spielen werde. Vermutlich bist du krank. Wenn du krank bist, solltest du nicht spielen. Meinen Freunden war es peinlich. Mir war es peinlich. Sie schien ihm nicht zuzuhören. Sie war verklärt von Freude. Eine Ekstase des Glücks beherrschte sie. Dorian, ich dich kannte, war das Spielen das einzig Wirkliche in meinem Leben. Nur auf der Bühne lebte ich. Ich hielt alles für Wahrheit. Ich glaubte an alles. Die alltäglichen Leute, die mit mir spielten, erschienen mir wie Götter. Die gemalten Kulissen waren meine Welt. Dann kamst du, oh mein schöner Geliebter, und befreitest meine Seele aus dem Gefängnis. Du lehrtest mich, was in Wahrheit wirklich ist. Du hattest mir Höheres gebracht. Etwas, wovon die Kunst nur ein Widerschein ist. Du hast mich begreifen lassen, was die Liebe wirklich ist. Oh mein Liebster, Prinz Wunderhold, Fürst des Lebens. Er warf sich auf eine Ruhebank und wandte das Gesicht ab. Du hast meine Liebe getötet. Dann sprang er auf und ging zur Tür. Ja, du hast meine Liebe getötet. Sonst erregtest du meine Fantasie. Jetzt erregst du nicht einmal meine Neugier. Du bringst einfach keine Wirkung mehr hervor. Ich liebte dich, weil du ein Wunder warst, weil du Genie und Geist hattest, weil du die Träume der großen Dichter zur Wirklichkeit machtest und den Schattenbildern der Kunst Form und Inhalt gabst. All das hast du von dir geworfen. Du hast den Roman meines Lebens zerstört. Wie wenig kannst du von der Liebe wissen, wenn du sagst, sie vernichte deine Kunst. Ohne deine Kunst bist du nichts. Eine drittklassige Schauspielerin mit einem hübschen Gesicht. Das ist doch nicht dein Ernst, Dorian. Du spielst Theater. Theater spielen? Das überlasse ich dir, das kannst du ja so gut. Ein tiefes Stöhnen brach aus ihr hervor. Und sie warf sich ihm zu Füßen und lag dort wie eine zertretene Blume. Dorian, verlass mich nicht. Geh nicht fort von mir. Mein Bruder, nein, das brauchst du nicht zu wissen. Er meinte es nicht so, er scherzte nur. Aber du, oh, kannst du mir wegen heute Abend verzeihen? Sie kauerte am Boden wie ein verwundetes Geschöpf. Und Dorian Gray blickte mit seinen schönen Augen auf sie nieder. Und seine gemeißelten Lippen warfen sich in köstlicher Verachtung auf. Sybil Vane erschien ihm auf eine abgeschmackte Weise melodramatisch. Ihre Tränen, ihr Schluchzen ärgerten ihn. Ich gehe, sagte er schließlich mit seiner ruhigen, klaren Stimme. Ich möchte nicht unfreundlich sein, aber ich kann dich nicht wiedersehen. Du hast mich enttäuscht. Sie weinte still und gab keine Antwort, kroch jedoch näher. Ihre kleinen Hände streckten sich tastend aus und schienen nach ihm zu suchen. Er machte auf dem Absatz kehrt und verließ den Raum. Wenige Augenblicke später hatte er das Theater verlassen. Als die Dämmerung eben anbrach, sah er sich in der Nähe von Covent Garden. Nach einer Weile rief er einen Hansom an und fuhr heim. In der großen, vergoldeten venezianischen Laterne, erbeutet aus der Barke eines Dogen, die von der Decke der ausladenden, eichgetäfelten Eingangshalle herabhing, brannte noch das Licht von drei flackernden Gasflammen, zarten, blauen Blütenblättern aus Feuer, umrandet von Weißglut. Er drehte sie aus, warf Hut und Umhang auf den Tisch und ging durch die Bibliothek zu der Tür seines Schlafzimmers. Als er den Türknauf drehte, fiel sein Blick auf das Bild, das Basil Hallward von ihm gemalt hatte. Der Ausdruck sieht anders aus. Man könnte meinen, ein Anflug von Grausamkeit liegt um den Mund. Sonderbar. Plötzlich fuhr ihm wie ein Blitz durch den Kopf, was er in Basil Hallwoods Atelier an jenem Tage gesagt hatte, als das Bild fertig geworden war. Wenn es sein könnte, dass ich ewig jung bliebe und das Bild müsste altern. Dafür würde ich alles hingeben. Meine Seele würde ich dafür geben. Sein Wunsch war doch gewiss nicht erfüllt worden. Schon allein der Gedanke daran erschien ungeheuerlich. Und doch, da war das Bild vor ihm mit dem Anflug von Grausamkeit um den Mund. Grausamkeit. War er grausam gewesen? Er erinnerte sich daran, mit welcher Gefühllosigkeit er sie beobachtet hatte. Warum war er so geschaffen? Warum war ihm eine solche Seele gegeben? Aber das Bild... Es hat mich gelehrt, meine eigene Schönheit zu lieben. wird es mich lehren, meine eigene Seele zu hassen. Für jede Sünde, die ich begehe, wird ein Schandfleck meine Schönheit besudeln und verderben. Ich will den Versuchungen widerstehen, will Lord Henry nicht wiedersehen. Auf jeden Fall will ich nicht mehr diesen spitzfindigen, vergiftenden Theorien lauschen, die in Basil Hallwards Garten zum ersten Mal die Leidenschaft für unmögliche Dinge in mir erregten. Ich will zu Sybil Vane zurückkehren, will wieder gut machen, sie heiraten, sie wieder zu lieben versuchen. Ich habe selbstsüchtig und grausam gegen sie gehandelt. Wir werden miteinander glücklich sein. Das Leben mit ihr wird schön und ungetrübt sein. Er stand aus seinem Sessel auf und zog vor das Bild, schaudernd bei seinem Anblick, einen großen Paravent. Wie grässlich, murmelte er vor sich hin und ging zu der Glastür und öffnete sie. Als er auf den Rasen hinaustrat, holte er tief Atem. Die frische Morgenluft schien all seine düsteren Gemütserregungen zu vertreiben. Er dachte nur an Sybil. Ein schwaches Echo seiner Liebe kehrte zu ihm zurück. Wieder und wieder sprach er ihren Namen aus. Die Vögel, die in dem taunassen Garten sangen, schienen den Blumen von ihr zu erzählen. Mittag war längst vorbei, als er erwachte. »Monsieur haben heute Morgen gut geschlafen«, sagte er lächelnd. »Wie spät ist es, Victor?«, fragte Dorian Gray schlaftrunken. »Viertel zwei, Monsieur.« Er setzte sich auf, und nachdem er etwas Tee getrunken hatte, wandte er sich seinen Briefen zu. Einer war von Lord Henry und war morgens durch einen Boten zugestellt worden. Er zögerte einen Augenblick und legte ihn dann beiseite. Die anderen öffnete er teilnahmslos. Sobald er angekleidet war, ging er in die Bibliothek und setzte sich zu einem leichten französischen Frühstück nieder, das auf einem kleinen runden Tisch in der Nähe des offenen Fensters für ihn bereitstand. Plötzlich fiel sein Blick auf den Paravent, den er vor das Bild gestellt hatte, und er fuhr zusammen. »Zu kalt für Monsieur?«, fragte sein Diener, während er ein Omelette auf den Tisch stellte. »Soll ich das Fenster schließen?« Dorian Gray schüttelte den Kopf. »Mir ist nicht kalt«, murmelte er. »Ist denn alles wahr? Hat sich das Bild wirklich verändert? Die Sache ist unsinnig. Sie ist geeignet, Basil eines Tages als Märchen erzählt zu werden.« Nun stand er vom Tisch auf, zündete sich eine Zigarette an und warf sich auf ein üppig mit Kissen ausgestattetes Ruhelager, das vor dem Paravent stand. Er betrachtete ihn aufmerksam und fragte sich, ob er wohl schon je zuvor das Lebensgeheimnis eines Menschen verborgen habe. »Soll ich ihn überhaupt beiseite schieben? Welchen Nutzen hat das Wissen? Nein, der Sache muss auf den Grund gegangen werden, und zwar sofort. Alles ist besser als dieser Zustand der Ungewissheit.« Er stand auf und verschloss die Türen. Zumindest wollte er allein sein, wenn er die Maske seiner Schande betrachtete. Dann zog er den Paravent zur Seite und sah sich selbst von Angesicht zu Angesicht. Es war entschieden wahr. Das Bild hatte sich verändert. Etwas jedoch fühlte er, hatte es für ihn getan. Es hatte ihm zum Bewusstsein gebracht, wie ungerecht, wie grausam er gegen Sybil Vane gewesen war. Es war nicht zu spät, es wieder gut zu machen. Das Bild, das Basil Hallward von mir gemalt hat, wird mir ein Führer durchs Leben sein. Wird mir das sein, was für manche die Frömmigkeit, für andere das Gewissen und für uns alle die Gottesfurcht ist. Es schlug 3 Uhr und 4 Uhr und die halben Stunden ließen ihren Doppelschlag ertönen, aber Dorian Gray rührte sich nicht. Er wusste nicht, was er tun oder was er denken sollte. Schließlich schrieb er einen leidenschaftlichen Brief an das Mädchen, das er geliebt hatte, bat sie inständig um Verzeihung und klagte sich des Wahnsinns an. Seite um Seite bedeckte er mit schwärmerischen Worten des Schmerzes und mit noch schwärmerischeren der Qual. Als Dorian den Brief beendet hatte, fühlte er, dass ihm vergeben worden war. Plötzlich klopfte es an der Tür und er hörte draußen Lord Henrys Stimme. Er sprang auf, schob hastig den Paravent vor das Bild und schloss die Tür auf. Alter, das tut mir so leid, Dorian. Aber Sie dürfen nicht zu viel darüber nachdenken. Meinen Sie über Sybil Vane? Natürlich, antwortete Lord Henry, während er sich in einen Sessel fallen ließ und langsam seine gelben Handschuhe auszog. Es ist von einem bestimmten Gesichtspunkt aus schrecklich, aber es war nicht Ihre Schuld. Sagen Sie, sind Sie hinter die Bühne gegangen? Und haben Sie mit ihr gesprochen, als das Stück aus war? Ja. Das dachte ich mir. Haben Sie ihr eine Szene gemacht? Ich war brutal, Harry. Einfach brutal. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Ich bedauere nichts von dem, was geschehen ist. Es hat mich gelehrt, mich besser kennenzulernen. Ach, Dorian. Ich bin so froh, dass Sie es auf diese Weise hinnehmen. Ich fürchtete, Sie völlig zerknirscht zu finden, wie Sie Ihr hübsches Lockenhaar raufen. All das habe ich durchgemacht. Dorian schüttelte den Kopf und lächelte. Jetzt bin ich vollkommen glücklich. Vor allem weiß ich, was Gewissen ist. Es ist nicht das, was Sie mir gesagt haben. Es ist das Göttlichste in uns. Spötteln Sie nie mehr darüber, Harry. Zumindest nicht in meiner Gegenwart. Ich möchte gut sein. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass meine Seele abscheulich ist. Eine hinreißend künstlerische Grundlage für Moral, Dorian. Ich beglückwünsche Sie dazu. Aber wie wollen Sie damit anfangen? Indem ich Sybil Vane heirate. Sybil Vane heiraten? Ich werde mein Wort nicht brechen. Sie soll meine Frau werden. Ihre Frau? Dorian, haben Sie meinen Brief nicht erhalten? Ich habe Ihnen heute Morgen geschrieben und Ihnen den Brief durch meinen eigenen Diener hergeschickt. Oh ja, ich erinnere mich. Ich habe ihn noch nicht gelesen, Harry. Ich fürchtete, es stünde vielleicht etwas darin, was mir nicht gefiele. Sie zerstückeln das Leben mit Ihren Aphorismen. Dann wissen Sie also noch nichts. Was meinen Sie? Lord Henry ging durch das Zimmer, setzte sich neben Dorian Gray, ergriff seine beiden Hände und hielt sie fest in den seinen. Dorian, mein Brief. Erschrecken Sie nicht. Sollte Ihnen sagen, dass Sybil Vane tot ist. Ein Schrei des Schmerzes löste sich von den Lippen des jungen Mannes. Er sprang auf und entriss seine Hände dem Griff Lord Henrys. Tot? Sybil tot? Das ist nicht wahr. Das ist eine grässliche Lüge. Wie können Sie wagen, so etwas zu behaupten? Es ist die volle Wahrheit, Dorian. Es steht in allen Morgenzeitungen. Ich schrieb Ihnen und bat Sie, niemanden zu empfangen, bis ich käme. Es wird natürlich eine Leichenschau geben. Eine Leichenschau? Ja. Hat Sybil... Oh, Harry, ich kann es nicht ertragen. Aber machen Sie es kurz. Erzählen Sie mir auf der Stelle alles. Für mich besteht kein Zweifel darüber, dass es kein Unfall war, Dorian, wenn es auch der Öffentlichkeit so dargestellt werden musste. Sie habe versehentlich etwas geschluckt, irgendetwas Grässliches, was man beim Theater brauchte. Ich weiß nicht, was es war, aber es enthielt entweder Blausäure oder Bleiweiß. Ich würde meinen, es war Blausäure, denn sie scheint unmittelbar darauf gestorben zu sein. Harry, das ist schrecklich. Ja, es ist natürlich sehr tragisch, aber Sie dürfen sich nicht in die Sache verwickeln lassen. Sie müssen mitkommen und mit mir essen. Und danach wollen wir einen Blick in die Oper werfen. Heute Abend singt die Party und alle Welt wird da sein. Sie können in die Loge meiner Schwester mitkommen. Sie hat ein paar hübsche Frauen bei sich. Ich habe also Sybil Vane ermordet, sagte Dorian Gray mehr zu sich selbst. So gewiss ermordet, als hätte ich ihren kleinen Hals mit einem Messer durchschnitten. Dennoch sind die Rosen deswegen nicht weniger lieblich. Die Vögel singen noch ebenso glücklich in meinem Garten. Und heute Abend werde ich mit Ihnen speisen und dann in die Oper gehen. Und danach vermutlich irgendwo zur Nacht essen. Wie ungemein dramatisch das Leben ist. Hätte ich all das in einem Buch gelesen, Harry, ich glaube, ich hätte darüber geweint. Nun es aber wirklich geschehen und mir geschehen ist, erscheint es mir irgendwie viel zu wunderbar für Tränen. Harry... Wie kommt es, dass ich diese Tragödie nicht so empfinden kann, wie ich möchte? Ich halte mich nicht für herzlos. Ich bin es keineswegs, das weiß ich. Doch muss ich zugeben, dass mich das Geschehene nicht so ergreift, wie es sollte. Ich war schrecklich grausam gegen Sie. Bestimmt waren Sie prachtvoll. Ich habe Sie niemals wirklich und gründlich zornig gesehen, aber ich kann mir vorstellen, wie herrlich Sie aussahen. Und übrigens haben Sie mir vorgestern etwas gesagt, was mir zu dem Zeitpunkt nur fantastisch erschien. Aber jetzt sehe ich ein, dass es völlig echt war und den Schlüssel zu allem enthält. Was war das, Harry? Sie sagten mir, Sybil Vane verkörpere für Sie alle Heldinnen der Dichtung. An einem Abend sei sie Desdemona und am folgenden Ophelia. Wenn sie als Julia stürbe, erwache sie als Imogen wieder zum Leben. Jetzt wird sie nie wieder zum Leben erwachen, murmelte der junge Mann und barg sein Gesicht in den Händen. Nein, sie wird nie wieder zum Leben erwachen. Aber sie müssen an diesen einsamen Tod in der geschmacklosen Garderobe wie an ein seltsames, gespenstisches Fragment aus irgendeiner Tragödie zur Zeit Jakobs des Ersten denken. Wie an eine wunderbare Szene von Webster oder Ford oder Cyril Turner. Das Mädchen hat niemals wirklich gelebt. Und so ist sie niemals wirklich gestorben. Trauern Sie, wenn Sie wollen, um Ophelia. Streuen Sie Asche auf Ihr Haupt, weil Cordelia erwürgt wurde. Schreien Sie zum Himmel, weil Brabantios Tochter starb. Aber verschwenden Sie nicht Ihre Tränen an Sybil Vane. Sie war weniger wirklich als jene. Ein Schweigen entstand. Aus allen Dingen wich müde die Farbe. Nach einer Weile blickte Dorian Gray auf. Sie haben mich mir selbst erklärt, Harry, murmelte er gleichsam mit einem Seufzer der Erleichterung. All das, was Sie sagten, habe ich gefühlt, aber irgendwie fürchtete ich mich davor und ich konnte es nicht in Worte fassen. Wie gut Sie mich kennen. Aber wir wollen nicht wieder von dem Geschehenen sprechen. Es war eine erstaunliche Erfahrung, weiter nichts. Ich frage mich, ob das Leben noch etwas ebenso Erstaunliches für mich bereithält. Für Sie hält das Leben alles bereit, Dorian. Und nun sollten Sie sich lieber anziehen und in den Club fahren. Wir sind ohnehin schon ziemlich spät dran. Ich glaube, ich werde Sie erst in der Oper treffen, Harry. Ich fühle mich zu erschöpft, um etwas zu essen. Aber ich bin Ihnen schrecklich dankbar für alles, was Sie mir gesagt haben. Sie sind bestimmt mein bester Freund. Nie hat mich jemand so verstanden wie Sie. Wir stehen erst am Beginn unserer Freundschaft, Dorian. Auf Wiedersehen. Hoffentlich sehe ich Sie vor 9:30. Denken Sie daran, die Patti singt. Als er die Tür hinter ihm geschlossen hatte, stürzte er zu dem Paravent und zog ihn beiseite. Nein, es ist keine weitere Veränderung festzustellen. Es hat die Nachricht von Sybils Tod eher erhalten, als ich selbst davon erfahren habe. Es weiß von den Vorgängen des Lebens, sobald sie sich ereignen. Die böse Grausamkeit, welche die feinen Linien des Mundes verzerrt hat, ist zweifellos in dem Moment sichtbar geworden, als das Mädchen Gift getrunken hatte. Hat sie mich im Sterben verflucht? Nein, sie ist aus Liebe zu mir gestorben. Ich werde an sie denken als an eine wundervolle, tragische Gestalt, die auf die Bühne der Welt gesandt wurde, um die erhabenste Wahrheit der Liebe zu beweisen. Einen Augenblick dachte er daran zu beten, dass die schreckliche Verwandtschaft aufhöre, die zwischen ihm und dem Bild bestand. Es hat sich als Antwort auf ein Gebet verändert. Vielleicht wird es als Antwort auf ein zweites Gebet unverändert bleiben. Steht es wirklich in meiner Macht? Hat tatsächlich das Gebet die Stellvertretung herbeigeführt? Die Ursache ist nicht von Bedeutung. Nie wieder werde ich durch ein Gebet eine schreckliche Macht herausfordern. Wenn das Bild sich verändern muss, soll es sich verändern. Das ist alles. Warum allzu gründlich danach forschen? Lächelnd stellte er den Paravent an seinen Platz vor das Bild und ging in sein Schlafzimmer, wo sein Diener bereits auf ihn wartete. Eine Stunde später war er in der Oper und Lord Henry lehnte sich über seinen Sitz. Als Dorian am nächsten Morgen beim Frühstück saß, wurde Basil Hallward ins Zimmer geführt. Ich bin bin so froh, dass ich Sie antreffe, Dorian, sagte er ernst. Ich kam gestern Abend vorbei und mir wurde gesagt, Sie wären in der Oper. Natürlich wusste ich, dass es unmöglich so sein konnte, aber ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie tief mich die ganze Sache bekümmert. Ich weiß, was Sie leiden müssen. Aber wo waren Sie denn? Haben Sie die Mutter des Mädchens besucht, die arme Frau? In welcher Verfassung muss sie sein? Und noch dazu Ihr einziges Kind. Was hat sie zu alledem gesagt? Mein lieber Basil, wie soll ich das wissen? Dorian Gray nippte ein wenig blassgelben Wein aus einem köstlichen, goldgeränderten Kelch aus venezianischem Glas und schaute schrecklich gelangweilt drein. Ich darf wohl bemerken, dass sie nicht das einzige Kind der Frau war. Es ist noch ein Sohn da, ein reizender Junge, glaube ich. Er ist aber nicht am Theater, er ist Matrose oder so. Ich war an der Oper. Sie hätten auch hinkommen sollen. Ich bin zum ersten Mal Lady Gwendolyn, Harrys Schwester, begegnet. Wir saßen in ihrer Loge. Sie ist einfach bezaubernd. Und die Patti sang göttlich. Sprechen Sie nicht über diese grässlichen Dinge. Wenn man über eine Sache nicht redet, ist sie nicht geschehen. Nur wenn wir sie in Worte kleiden, sagt Harry, geben wir den Dingen Wirklichkeit. Und jetzt erzählen Sie mir von sich und was Sie malen. Sie sind in die Oper gegangen? Fragte Howard mit einem übertriebenen Ton des Schmerzes in der Stimme. Sie sind in die Oper gegangen, während Sybil Vane tot in irgendeiner schmutzigen Mietswohnung lag? Sie können mir von anderen Frauen erzählen, sie seien bezaubernd und dass die Patti göttlich gesungen habe. Halt, Basil, ich will es nicht hören. Sie dürfen mir nichts davon sagen. Was geschehen ist, ist geschehen. Was vergangen ist, ist vergangen. Nennen Sie gestern Vergangenheit? Was hat die wirklich verstrichene Zeit damit zu tun? Nur oberflächliche Leute brauchen Jahre, um ein Gefühl loszuwerden. Einer, der seiner selbst Herr ist, kann einen Kummer so leicht beenden, wie er sich ein Vergnügen ausdenken kann. Ich will nicht meinen Gefühlen ausgeliefert sein. Ich will sie nutzen, genießen und beherrschen. Dorian, das ist schrecklich. Ich weiß nicht, was über Sie gekommen ist. Sie reden, als hätten Sie kein Herz, kein Mitleid in Ihrer Brust. Das ist alles Harrys Einfluss. Ich verdanke Harry sehr viel, Basil. Mehr, als ich Ihnen verdanke. Sie haben mich nur gelehrt, eitel zu sein. Gut, dafür bin ich bestraft worden, Dorian. Oder werde es eines Tages. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Basil. Rief er aus und drehte sich um. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Was wollen Sie? Ich will den Dorian Gray, den ich malte. Antwortete der Maler traurig. Basil. Sagte der junge Mann, während er auf ihn zuging und ihm die Hand auf die Schulter legte. Sie sind zu spät gekommen. Gestern, als ich hörte, dass Sybil Vane sich getötet hat, da... Sich getötet? Gütiger Himmel. Gibt es keinen Zweifel daran? Horwood blickte mit einem Ausdruck des Entsetzens zu ihm empor. Mein lieber Basil, Sie glauben doch gewiss nicht, dass es ein gewöhnlicher Unfall war. Natürlich hat sie sich selbst getötet. Wie furchtbar. Nein, daran ist nichts Furchtbares. Es ist eine der größten romantischen Tragödien unserer Zeit. In der Regel führen Leute, die Theater spielen, das alltäglichste Leben. Wie anders war Sybil. Ihre schönste Tragödie lebte sie. An dem letzten Abend, als sie spielte, an dem Abend, als ihr sie saht, war sie miserabel, weil sie die Liebe in Wirklichkeit kennengelernt hatte. Als sie ihre Unwirklichkeit erkannte, starb sie. Wie Julia hätte sterben können. Sie trat wieder in den Bereich der Kunst. Sie hat etwas von einer Märtyrerin. Sie dürfen nicht glauben, dass ich nicht gelitten habe. Wenn Sie gestern in einen bestimmten Augenblick gekommen wären, gegen 17:30 vielleicht oder um 17:45, hätten Sie mich in Tränen gefunden. Dann ging es vorbei. Mein lieber alter Basil, wenn Sie mich wirklich trösten wollen, dann lehren Sie mich lieber zu vergessen, was geschehen ist. Oder es von einem rein künstlerischen Gesichtspunkt aus zu betrachten. Ich weiß, Sie sind überrascht, mich so sprechen zu hören. Als Sie mich kennenlernten, war ich ein Schuljunge. Jetzt bin ich ein Mann. Ich habe mich verändert. Aber Sie müssen immer mein Freund bleiben. Natürlich habe ich Harry sehr gern, aber ich weiß, dass Sie besser sind als er. Stärker sind Sie nicht. Sie haben zu große Angst vor dem Leben. Aber Sie sind besser. Und wie glücklich waren wir zusammen. Verlassen Sie mich nicht, Basil. Und streiten Sie nicht mit mir. Ich bin so, wie ich bin. Weiter ist nichts dazu zu sagen. Der Maler fühlte sich seltsam bewegt. Der Jüngling war ihm unendlich teuer. Der Gedanke, ihm noch weitere Vorwürfe zu machen, war ihm unerträglich. Übrigens war seine Gleichgültigkeit wahrscheinlich nur eine Stimmung, die vorübergehen würde. Es war so viel Gutes in ihm, so viel Edles. Gut, Dorian, sagte er schließlich mit einem traurigen Lächeln. Von heute an werde ich zu Ihnen nicht wieder über diese grausige Sache sprechen. Basil, ich würde gern etwas mehr von Sibyl besitzen, als die Erinnerung an ein paar Küsse und an ein paar abgerissene, rührende Worte. Sie müssen mir eine Zeichnung von ihr machen. Ich will es versuchen, Dorian, wenn es Sie freut. Aber Sie müssen kommen und mir selbst widersitzen. Ich kann ohne Sie nicht weiter. Ich kann Ihnen nie widersitzen, Basil. Das ist unmöglich. Mein lieber Junge, welch ein Unsinn. Wollen Sie damit sagen, dass Ihnen das Porträt nicht gefällt, das ich nach Ihnen geschaffen habe? Wo ist es? Und Hallward ging zu der Zimmerecke. Ein Schrei des Entsetzens kam von Dorian Grays Lippen. Und er stürzte sich zwischen Maler und Paravent. Warum haben Sie den Paravent da vorgestellt? Lassen Sie es nicht sehen. Basil, Sie dürfen es nicht ansehen. Ich wünsche es nicht. Mein eigenes Werk nicht ansehen? Das ist nicht Ihr Ernst. Wenn Sie diesen Paravent anrühren, ist alles zwischen uns aus. Hallward stand wie vom Blitz getroffen. Völlig verblüfft schaute er Dorian Gray an. Nie zuvor hatte er ihn so gesehen. Der junge Mann war bleich vor Zorn. Er hatte die Hände geballt und seine Pupillen glichen blauen Feuerscheiben. Er zitterte am ganzen Leibe. Dorian! Sprechen Sie nicht! Natürlich werde ich es nicht ansehen, wenn Sie es nicht wünschen, sagte er ziemlich kühl, drehte sich auf dem Absatz um und ging zum Fenster. Aber es erscheint mir wirklich ziemlich absurd, dass ich mein eigenes Werk nicht sehen soll. Zumal ich es im Herbst in Paris ausstellen will. Das Bild ausstellen? Sie wollen das Bild ausstellen? Ja. Ich nehme nicht an, dass Sie etwas dagegen einzuwenden haben. Sie können nicht vergessen haben, dass Sie mir auf die feierlichste Weise beteuerten, nichts auf der Welt würde Sie dazu bewegen, das Bild in eine Ausstellung zu schicken. Genau das Gleiche sagten Sie zu Harry. Plötzlich hielt er inne und ein Lichtstrahl kam in seine Augen. Basil, sagte er, während er ganz nah an ihn heranging und ihm direkt ins Gesicht sah. Jeder von uns beiden hat ein Geheimnis. Lassen Sie mich Ihres wissen und ich werde Ihnen das meine sagen. Aus welchem Grunde haben Sie sich geweigert, mein Bild auszustellen? Den Maler schauderte es wider Willen. Wir wollen uns setzen, Dorian, sagte der Maler mit verstörtem Gesicht. Und nun beantworten Sie mir eine Frage. Haben Sie an dem Bild etwas Absonderliches bemerkt? Etwas, das Ihnen zuerst wahrscheinlich gar nicht auffiel, das sich Ihnen dann jedoch plötzlich offenbarte. Basil! Der junge Mann umklammerte mit zitternden Händen die Armlehnen seines Sessels und starrte ihn mit wilden, bestürzten Augen an. Ich sehe, Sie haben es bemerkt. Sprechen Sie nicht, warten Sie ab, bis Sie gehört haben, was ich zu sagen habe. Dorian, von dem Augenblick an, da ich Ihnen begegnete, hat Ihre Persönlichkeit einen ganz außerordentlichen Einfluss auf mich ausgeübt. Sie beherrschten mich, meine Seele, mein Gehirn, meine Schaffenskraft. Ich vergötterte sie. Eines Tages, eines verhängnisvollen Tages, denke ich mitunter, entschloss ich mich, ein wundervolles Bild von ihnen zu malen. Ich fürchtete, andere würden meine Vergötterung erkennen. Ich fühlte, Dorian, dass ich zu viel ausgesagt, zu viel von mir selbst hineingelegt hatte. Doch zugleich erinnerte er sich des Tages, da das Bild sein Atelier verließ und es ihm schien, als sei es ein Irrtum gewesen, zu glauben, die Leidenschaft, die man beim Schaffen fühle, komme jemals tatsächlich in dem Geschaffenen zum Ausdruck. Oft scheint es mir, als verberge die Kunst den Künstler weit mehr, als sie ihn jemals offenbart. Als ich dieses Angebot aus Paris erhielt, entschloss ich mich daher, Ihr Bild zum Hauptgegenstand meiner Ausstellung zu machen. Es kam mir niemals in den Sinn, dass Sie sich weigern würden. Jetzt sehe ich ein, das Bild darf nicht gezeigt werden. Dorian Gray holte tief Atem. Seine Wangen bekamen wieder Farbe und ein Lächeln spielte um seine Lippen. Die Gefahr war vorüber. Für den Augenblick war er sicher. Mein lieber Basil, was haben Sie mir erzählt? Doch nur, dass Sie das Gefühl hatten, mich allzu sehr zu bewundern. Es sollte kein Kompliment sein, es war ein Bekenntnis. Nun, da ich es abgelegt habe, scheint mir, als hätte ich etwas verloren. Vielleicht sollte man seine Verehrung niemals in Worte kleiden. Aber Sie dürfen nicht von Verehrung sprechen, das ist töricht. Wir beide sind Freunde, Basil. und müssen immer Freunde bleiben. Sie haben ja nun Harry. Oh, Harry. Harry verbringt seine Tage damit, Unglaubliches zu sagen und seine Abende Unwahrscheinliches zu tun. Das ist genau das Leben, wie ich es gerne führen würde. Aber dennoch glaube ich nicht, dass ich zu Harry gehen würde, wenn ich in Schwierigkeiten wäre. Lieber würde ich zu Ihnen kommen, Basil. Werden Sie mir wieder sitzen? Unmöglich. Sie vernichten mein Leben als Künstler, wenn Sie sich weigern, Dorian. Noch keiner ist zwei Idealen begegnet, wenige begegnen einem. Ich kann es Ihnen nicht erklären, Basil, aber ich darf Ihnen nie wieder sitzen. Ein Bild hat etwas Verhängnisvolles. Es hat sein Eigenleben. Ich werde Sie besuchen und mit Ihnen Tee trinken. Das wird ebenso angenehm sein. Angenehmer für Sie, fürchte ich, murmelte Hallward kummervoll. Und nun leben Sie wohl. Schade, dass ich das Bild nicht noch einmal ansehen darf. Aber da kann man nichts machen. Ich verstehe völlig, was Sie dabei fühlen. Als er das Zimmer verließ, lächelte Dorian Gray vor sich hin. Armer Basil. Wie wenig wusste er von der wahren Ursache. Und wie seltsam war es, dass er fast durch Zufall seinem Freund ein Geheimnis entrissen hatte, statt gezwungenermaßen sein eigenes zu enthüllen. Wie vieles erklärte ihm dieses ungewöhnliche Bekenntnis? Des Malers unsinnige Anfälle von Eifersucht, seine stürmische Hingabe, seine überspannten Lobeshymnen, seine merkwürdige Schweigsamkeit. Jetzt verstand er all das. Etwas Tragisches schien ihm in einer so sehr von Romantik gefärbten Freundschaft zu liegen. Die Liebe, die Basil ihm entgegenbrachte, denn es war wirklich Liebe, enthielt nichts, was nicht edel und geistig war. Es war eine Liebe, wie Michelangelo sie gekannt hatte, und Montaigne, und Winckelmann, und Shakespeare selbst. Er bedauerte, dass er Basil nicht den wahren Grund gesagt hatte, warum er das Bild zu verstecken wünschte. Basil hätte ihm geholfen, Lord Henrys Einfluss zu widerstehen und dem noch schädlicheren Einfluss seiner eigenen Natur. Ja, Basil hätte ihn retten können, doch jetzt war es zu spät. Dorian zündete sich eine Zigarette an und griff nach der Klingel. Das Bild musste um jeden Preis versteckt werden. Als sein Diener eintrat, sah er ihn unverwandten Blickes an und fragte sich, ob es ihm vielleicht eingefallen sei, hinter den Paravent zu schauen. Sehr langsam sprechend befahl er ihm, die Haushälterin davon zu unterrichten, dass er sie zu sehen wünsche, und dann zu dem Rahmenmacher zu gehen und ihn zu bitten, er möge ihm sofort zwei von seinen Leuten schicken. Wenige Augenblicke später eilte geschäftig in ihrem schwarzen Seidenkleid und mit altmodischen Zwirnhandschuhen an den runzligen Händen Mrs. Leaf in die Bibliothek. Er bat sie um den Schlüssel zu dem Schulzimmer. Zu dem alten Schulzimmer, Mr. Dorian? Aber das ist doch vollgestaubt. Ich muss es aufräumen und sauber machen lassen, ehe Sie es betreten. Es ist kein geeigneter Anblick für Sie, Sir. Wirklich nicht. Ich will nicht, dass es aufgeräumt wird, Leaf. Ich will nur den Schlüssel. Hier ist der Schlüssel, Sir, sagte die alte Dame, während sie mit zitternden, unsicheren Händen den Bestand ihres Schlüsselbundes durchging. Hier ist der Schlüssel. Ich werde ihn gleich vom Bund haben. Aber Sie haben doch wohl nicht die Absicht, da oben zu wohnen, Sir, wo Sie es hier so behaglich haben. Nein, nein. Danke, Leaf. Das genügt. Als sich die Tür schloss, steckte Dorian den Schlüssel in die Tasche und sah sich im Zimmer um. Sein Blick fiel auf eine große, purpurne Atlasdecke mit schwerer Goldstickerei. Er nahm das große, purpurgoldene Gewebe auf und ging damit hinter den Paravent. Aus der Leinwand blickte ihn seine eigene Seele an und forderte ihn vor Gericht. Ein Ausdruck des Schmerzes breitete sich in seinen Zügen aus, und er warf die kostbare Decke über das Bild. Während er noch dabei war, klopfte es an die Tür. Er trat hervor, als sein Diener ins Zimmer kam. Die Leute wären jetzt hier, Monsieur. Er hatte das Gefühl, dass er sich den Diener auf der Stelle vom Halse schaffen müsse. Er durfte nicht erfahren, wohin das Bild gebracht werden sollte. Er setzte sich an den Schreibtisch und kritzelte ein paar Zeilen an Lord Henry, worin er ihn bat, ihm etwas zum Lesen zu schicken und ihn daran erinnerte, dass sie sich am Abend 7:45 treffen wollten. Warten Sie auf die Antwort und führen Sie die Leute hier herein. 2 oder 3 Minuten später klopfte es abermals. Und Mr. Hubbard selbst, der berühmte Rahmenmacher aus South Audley Street, trat mit einem etwas derb aussehenden jungen Gehilfen ein. Es tut mir so leid, dass Sie sich selbst die Mühe gemacht haben, Mr. Hubbard. Heute möchte ich nur ein Bild ins Dachgeschoss getragen haben. Von Mühe kann gar keine Rede sein, Mr. Gray. Ich freue mich, wenn ich Ihnen gefällig sein kann. Um welches Kunstwerk handelt es sich, Sir? Um dieses. Können Sie es so mit Decke und allem fortschaffen? Ich möchte nicht, dass es beim Hinauftragen zerkratzt wird. Das ist keine Schwierigkeit, Sir. Und wo sollen wir es hintragen, Mr. Gray? Ich zeige Ihnen den Weg, Mr. Hubbard, wenn Sie mir freundlichst folgen wollen. Er hielt ihnen die Tür auf und sie gingen an ihm vorbei in die Diele und schickten sich an, die Treppe zu erklimmen. Ziemliche Last, Sir, keuchte der kleine Mann, als sie den obersten Treppenabsatz erreichten. Und er wischte sich die glänzende Stirn. Leider ist es ziemlich schwer, murmelte Dorian, als er die Tür aufschloss. Seit mehr als 4 Jahren hatte er das Zimmer nicht betreten. Er rief sich die makellose Reinheit seiner Knabenzeit ins Gedächtnis zurück. Und es war ihm entsetzlich, dass gerade hier das verhängnisvolle Bild versteckt werden sollte. Unter der Purpurdecke kann das gemalte Gesicht auf der Leinwand tierisch, aufgedunsen und schmutzig werden. Was liegt daran? Niemand wird es sehen. Nicht einmal ich selbst werde es sehen. Warum sollte ich die grässliche Fäulnis meiner Seele beobachten? Ich behalte meine Jugend. Und außerdem kann es nicht sein, dass ich mich bessere. Eines Tages wird vielleicht der grausame Zug um den scharlachroten sinnlichen Mund verschwunden sein. Und ich könnte der Welt Basil Hallwards Meisterwerk zeigen. Nein. Unmöglich. Stunde um Stunde und Woche um Woche wird das Leinwandgeschöpf älter. Es mag der Scheußlichkeit der Sünde entgehen, aber die Scheußlichkeit des Alters bleibt ihm vorbehalten. Das Bild muss verborgen bleiben. Bringen Sie es bitte herein, Mr. Hubbard. Es tut mir leid, dass ich Sie so lange aufgehalten habe. Ich freue mich immer über eine Ruhepause. Mr. Gray, wo sollen wir es hintun, Sir? Oh, irgendwohin. Hierher, das geht. Ich möchte nicht, dass es aufgehängt wird. Lehnen Sie es einfach an die Wand. Danke. Ich bin Ihnen sehr verbunden, dass Sie die Freundlichkeit hatten, herzukommen. Keine Ursache. Keine Ursache, Mr. Gray. Stehe Ihnen immer zur Verfügung, Sir. Und damit trapste Mr. Hubbard die Treppe hinab. Gefolgt von seinem Gesellen, der sich mit einem Ausdruck scheuer Verwunderung in dem derben, unschönen Gesicht nach Dorian umsah. Nie hatte er einen so wunderschönen Menschen gesehen. Wieder in der Bibliothek stellte er fest, dass 5 Uhr eben vorbei und der Tee bereits serviert war. Auf einem kleinen Tisch aus dunklem, wohlriechendem Holz, der dicht mit Perlmutt inkrustiert war, lag ein Briefchen von Lord Henry. Und daneben ein Buch in gelbem Pappeinband, der Deckel etwas beschädigt und der Schnitt nicht ganz sauber. Offenbar war Victor zurückgekommen. Nachdem er sich Tee eingegossen hatte, öffnete er Lord Henrys Billett. Es besagte nichts weiter, als dass er ihm ein Buch schicke, das ihn vielleicht interessieren werde. Er war neugierig, was es sein mochte. Wenige Minuten später war er völlig vertieft. Es war das ungewöhnlichste Buch, das er je gelesen hatte. Es war ein vergiftendes Buch. Es war fast 9 Uhr, ehe er im Club anlangte und Lord Henry entdeckte, wie er allein und mit über die Maßen gelangweiltem Gesicht im Frühstückszimmer saß. Es tut mir so leid, Harry, aber es ist wirklich ganz allein Ihre Schuld. Das Buch, das Sie mir schickten, hat mich so gefesselt, dass ich darüber die Zeit vergaß. Ja, ich dachte mir schon, dass es Ihnen gefallen würde. Ich habe nicht gesagt, dass es mir gefällt, Harry. Ich sagte, es hat mich gefesselt. Das ist ein großer Unterschied. Ah. Haben Sie das entdeckt? Murmelte Lord Henry. Und sie gingen in den Speisesaal. Dorian Gray war durch ein Buch vergiftet worden. Es gab Augenblicke, da er im Bösen nur ein Mittel sah, durch das er sich seinen Begriff vom Schönen verwirklichen konnte. Jahrelang konnte er sich nicht von dem Einfluss dieses Buches freimachen. Oder vielleicht wäre es richtiger zu sagen, dass er niemals versuchte, sich davon zu befreien. Der Held, ein erstaunlicher junger Pariser, in dem die romantischen und wissenschaftlichen Anlagen auf so sonderbare Weise vermengt waren, wurde für ihn so etwas wie ein im Voraus geschaffenes Urbild seiner selbst. Und tatsächlich schien es ihm, als enthalte das ganze Buch die Geschichte seines eigenen Lebens, geschrieben, ehe er es gelebt hatte.